Wenn mir von jenseits der Grenze entgegengehalten wird, ihr betont da immer so eure Friedensliebe, weshalb braucht ihr eine Armee? Wir brauchen diese Armee nicht, um Krieg zu führen, sondern um den Frieden zu erhalten. Wenn mir von jenseits der Grenze gesagt wird, das besorgt der Völkerbund. So kann ich darauf nur zur Antwort geben, mag sein, aber doppelt genäht hält besser. Sicher ist sicher und was man hat, das hat man. Mag sein, dass wir sie einmal nicht gebrauchen. Vielleicht aber wären wir einmal froh, wenn wir sie haben. Jedenfalls. Wir decken uns ein. Und wenn noch heute der Spießer brummt und schimpft, dass ein Zehntel Pfund Butter weniger bekommt. Und wenn er hin und wieder an einem Tag kein Schweinefleisch hat. Eins aber muss er doch zugeben, wenn er heute abends über seinem Hause Motorengebrumm hört, dann weiß er ganz bestimmt, ohne hinzuschauen, das sind deutsche Flugzeuge.